Jetzt läuft das Club-Ding. Wirbel. Live, laut, lässig. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend, hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground mit Flo für euch. Heute habe ich wieder ganz viele geile Nummern in der ersten Stunde mit dabei. Unter anderem gibt es da neue Sachen von Disciples aus England, Ilios und Barrientos, die haben einen neuen Remix gemacht. Weiß hat eine neue Sommerhymne kreiert und auch die Jungs von Camelfett sind mit am Start. Die zweite Stunde bespielt dann Weiß, DJ und Produzent aus Schwerin, der im Moment mit seinen aktuellen Track Stars am Start hat. Ihn gibt es dann eine ganze Stunde lang hier in The Mix. Die Stunde beginnen wir erstmal mit dem aktuellen Remix von Jax Jones, der diese Woche eine einmonatige Poolparty auf Ibiza gestartet hat. Und hier ist ein Remix von Mark Ronsons Late Night Feelings. Thank you. War das hier von Ben Purse zusammen mit Tyler. Bleiben wir in UK, kommen zu den Jungs von Disciples. Die haben ja schon unter anderem mit den Leuten wie Calvin Harris bei How Deep Is Your Love zusammengearbeitet. Und auch ansonsten haben sie schon einige Clubhits rausgehauen. Für diesen Sommer gehen sie mit No Ties an den Start. Und ich bin mir ganz sicher, diesen Track werdet ihr noch das ein oder andere Mal hören. No Ties von den Disciples hier beim Clubding.

Remix hier von Ilios und Barrientos, die sich mit Solid Gold von Pno doch eine schwere Aufgabe gesucht haben. Kommen wir hier zu einem DJ und Produzenten, der letztes Jahr mit seinem Track Feel My Needs für einen ganz großen Clubhit 2019 gesorgt hat. Ich rede hier von Weiss aus London. Der hat sich den neuen Track Let Me Love You auf Tool Room released und den gibt's jetzt bei mir im Clubding. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Zack, da hatte Weiß schon wieder seine Finger mit im Spiel. Die Nummer hat er zusammen mit Becky Hill gemacht, heißt I Could Get Used to This. Und die Tough City Kids haben einen neuen Remix davon gemacht. Bevor hier jetzt gleich Weiß eine Stunde lang das Ruder übernimmt, gibt's von mir noch ein paar Tracks am Stück. Zuerst spiele ich euch die Nummer von CamelPhat. Die haben sich mit dem UK-Singer und Songwriter Jake Buck zusammengetan und Be Someone jetzt released. Danach gibt's die neue Nummer von Green Velvet auf Relief zusammen mit Mauro Venti, heißt Share Now, und auch auf Swole Records und Exploited Ghetto gibt's was ganz Neues. Das alles jetzt hier. Hier bei mir bei Clubding. Talking, but he walking. I can't help but let it be someone. unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Dominix und Philipp Gordon waren das hier mit Contrabando. 22 Uhr, willkommen zum heutigen DJ-Mix. Der kommt von Weiß. Er ist DJ und Produzent und released regelmäßig auf Kontor. Letztes Jahr hat er mit Glad You Came schon einen ziemlichen Club-Hit. Und auch diesen Sommer hat er was Neues am Start. Das Teil heißt Stars und den gibt's natürlich auch in seinem DJ-Mix jetzt für euch. Ganz viel Spaß, eine Stunde lang in the Mix im Club. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Alors, qui dit étude, qui travaille, qui dit ta...

get a good feeling, yeah. Get a good feed. Just wanna the sun. Wish we'd ideal and make a little in my eyes. Like an excited dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around. It's all around the world, it's all around. I'm supposed to make a show online.

discoteca. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, te gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. Francia, Colombia. searching for my phone to find out your location. I know that I shouldn't, but I'm on one. Must be a strong one. My vision's hazy. All I see is you and all these other faces. Kinda start to wonder what your lips are tasting. Baby, you should know that I ain't falling. Yeah, I'm just calling. I wouldn't lie to you. Won't make you feel full, no. I wouldn't lie to you. Just wanna end my night with you. It's true. Unser Ding. Clubding. Jeden Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. It's 3 a.m. and I know my phone's gon' ring. I don't know much, but I know the way that you think, that you think. So where are you? This empty page just feels better with two. If no one knows, then there ain't nothing to prove. We can do whatever you want to. It's your move. I wouldn't lie to you. Won't make you feel a fool, no. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Hanging out on the back beach, where the bad times can't reach. Get back.